Stundenlang sich fragen, tagelang sich sagen, musste das sein? Wochenlang im Herzen immer nur die Schmerzen und man ist so allein. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei ausgelöscht, was einmal war mit uns und unserer Liebe. Ich wär bei dir und du sprichst mit mir, wie es ein früher war. Doch die schönen Stunden sind vorüber und andere Menschen sind dir lieber. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei, lebe wohl, du bei. Herrlich waren die Stunden, wo wir uns gefunden, glücklich wie nie. Wie ein Lied verklungen, nur Erinnerungen singen die Melodie. Geht an mir vorbei, es ist dir einer.